waren Marvin, eine Band aus Frankreich. Aus Montpellier kommen sie, sind zu dritt und haben gerade eben mit Barry ihre dritte Platte veröffentlicht. Track gerade eben hieß As Noisy As Possible und diesen Noise mag, der mag vielleicht auch Bands wie Trans Am oder Civil Civic. Ganz ähnlich klingen hier auch Marvin, deren Bandname übrigens hergeleitet ist aus dem Nachnamen des Schlagzeugers. Greg Marvin heißt dieser und wie gesagt, hier drauf gibt es irgendwie eine Mischung aus Electro, Punk und Heavy Rock Riffs. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe in der letzten Stunde noch Musik von Emika für euch. Es gibt Saltland zu hören, Musik von Bath, von Bomb the Bass und von The Child of Love. Aber hier erstmal Sorrow. Sorrow mit dem Track My Alice und das Ganze zu hören auf dem Album Dreamstone. Sorrow ist ein Produzent aus England, der schon diverse Maxis und auch diverse Remixe und Kollaborationen irgendwie in seinem Köfferchen mit sich trägt. Aber jetzt hier erst mit Dreamstone sein Debütalbum veröffentlicht und die Tracks da drauf finde ich wirklich ziemlich großartig. Irgendwie so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Ambient, Trip-Hop, Dubstep, alles dabei und klingt wirklich extrem gut das Ganze. Deshalb noch ein Track, der heißt Flower Child von Sorrow. Wurde sowas noch Drum and Bass genannt, in irgendeiner Art und Weise. Jetzt heißt es auf jeden Fall Dub, wie auch immer, Dubstep, Dub sonst was. Das war gerade eben Sorrow mit dem Track Flower Child, das Ganze von dem Album Dreamstone. Emika ist eine Künstlerin, die geboren wurde in Tschechien, glaube ich, und in England aufwuchs, inzwischen aber in Berlin zu Hause ist. Emma Jolly heißt sie eigentlich richtig, aber Emika ist ihr Künstlername. Die hat ihr Debütalbum veröffentlicht. Wann war das? Auch schon vor 2 Jahren. Emika hieß das, damals auch sehr Dubstep-orientiert mit so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ganz tieferen Sound auch. Und jetzt erscheint diese Woche ihr Zweitling. DVA heißt er und von Dubstep. Ganz ehrlich, ist da nicht mehr sehr viel drauf zu hören. Eher, ich sag mal, nicht Opernballaden, aber schon eine sehr, sehr hohe Stimmlage hier und da und elektronisches dann teilweise eher im Hintergrund zu hören. Emika hören wir jetzt hier mit ihrem Track, der da heißt Sleep with My Enemies. Thank you. with my enemies. Der Titel könnte auch gut zu einem James Bond Film passen, oder? Das gerade eben war Emika, der Track vom neuesten Album DVA. Und sie hat sich wirklich ein bisschen gewandelt in ihren Songs. Und hat bei, weiß ich gar nicht, zwei Songs oder sowas auf dem neuesten Album sogar ein 28-köpfiges, wie sagt man hier, String Orchester, Streichorchester dabei, genau, von irgendwelchen Prager Philharmonikern. Und der Sound schon so ein bisschen anders als auf ihrem Debütalbum Emika, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch nicht schlecht gemacht. Bomb the Bass, das ist vor allen Dingen der Produzent Tim Simeon, der mit Beat This Ende der 80er Jahre einen ziemlich großen Hit hatte und ja, auch seitdem immer noch Musik macht, nicht mehr ganz so elektronisch, nicht mehr ganz so poppig, nicht mehr ganz so erfolgreich wie damals, aber trotzdem hörenswert. In the Sun heißt das neueste Album von Bomb the Bass, hier der Track Time Falls Apart. Oh, Time Falls Apart. Ein Track von Bomb the Bass von ihrem neues Album In the Sun. Ihr den Sunday Service. Und nach so viel elektronischer Musik hier in der letzten Stunde gibt es wieder ein bisschen Indie-Stuff mit The Child of Love. Das ist Cole Williams aus Holland. Der hat vor kurzem sein Debütalbum veröffentlicht. Viele waren neugierig, wie es denn sein wird, weil die ersten Singles schon ziemlich vielversprechend waren. Und ja, er hat eigentlich allen Kritikern, glaube ich, mal gezeigt, dass er es wirklich kann. Hier kommt The Child of Love mit dem Track Warrior. Earth was like a fat black tongue dripping tar and dung and dye. Slowly up to my shimmering eyes. I might walk upright, but then again, I might still try to die. God, when you hate him most, when the mouths in the earth can be biting my robes, hell that sits below, now you went around the bellow at the cold, the lifeless, the worsening souls. Den Sunday Service und unser Album der Woche kommt heute von Barth und heißt Obsidian. Barth, das ist das musikalische Projekt von einem gewissen Will Wiesenfeld, der kommt aus der Nähe von Los Angeles und hat schon vor 3 Jahren, 2010, mit Cerulean sein Debütalbum veröffentlicht und damals auch hier beim Sunday Service sozusagen beide Daumen nach oben bekommen und damals auch schon diese Auszeichnung Album der Woche gekriegt. Das bekommt er jetzt auch mit seinem neuesten Werk Obsidian. Die Musik da drauf ist, wie soll man sagen, so ein bisschen Hickhack zwischen Pop und Beats. Also nicht wirklich Hip-Hop-Beats, aber auf Antiken kommt diese Platte raus und irgendwie passt das auch wie die Faust aufs Auge, die ja auch immer so ein bisschen den Spagat wagen zwischen Beats und Pop ansetzen. Und ein Track ist hier bei, der ist auch wirklich ein richtiger Hit und man kann nur hoffen, dass der auch vielleicht im Kommerzradio mal rauf runterlaufen wird. Ich glaube es zwar nicht, aber ich drücke mal die Daumen. Miasma Sky, ein Track von Bass. Es regnet und dazu ein paar Klaviertöne bei dem Track Miasma Sky von Bath vom Album Obsidian und wie gesagt, Pop-Hits kann er auch machen, der hier, wie heißt er noch gleich, Will Wiesenfeld. Früher bei seinem ersten Album Cerulean wurde das Ganze noch in diesem Chillwave-Kontext eingeordnet. Er veröffentlichte gleichzeitig mit Bands wie Toro Imoi und andere sein damaliges Album und schon war irgendwie diese Schublade geboren und wurde da gerne reingesteckt. Und die neue Platte mit Chillwave-Sound hat das nichts mehr zu tun. Das ist alles ein bisschen durchkonstruierter und ein bisschen, ich will nicht sagen besser gemacht, aber auf jeden Fall anders produziert, um es mal so auszudrücken. Also eine tolle Platte hier von Bath Obsidian, sehr abwechslungsreich, poppig, elektronisch und immer auch ein bisschen der Falsettgesang dabei, der auf jeden Fall hier zur Musik ganz gut passt und auch überhaupt nicht aufgesetzt wirkt. Ist ja auch nicht übertrieben in diesem Fall von der Falsettstimme, nur ab und zu kann man das mal durchhören. Also Bath mit Obsidian, Album da oben, Sunday Service, hört sich auch mir auf der Homepage unter sundayservice.de und noch ein Track von ihm, der heißt Iron Works. Iron Works, das war ein Track von Bars vom Album Obsidian, zweites Album für ihn und Album der Woche hier beim Sunday Service. Saltland ist das Projekt von Rebecca Fon, die kommt aus Kanada, aus Montreal, ist Cellistin und hat früher mal bei den Bands Asmarine oder auch The Silvermount Zion oder auch Set Fire to the Flames mitgemacht. Als Saltland fing sie an, Solomaterial zusammen zu fabrizieren und Cellos irgendwie zu loopen, übereinander zu legen und dazu dann noch irgendwie Drones und The Wave Sounds drüber zu legen. Inzwischen ist Saltland richtig zu so einem Kollektiv angewachsen, wo viele Leute mitmachen und jetzt erscheint das Debütalbum I Thought It Was Us, But It Was All of Us und davon hören wir den Track Treehouse Schemes. Thank you. Das war John Roberts, ein in Berlin lebender elektronischer Knöpfchendreher. Oder er dreht die Knöpfchen und dann kommt elektronische Musik draus. Also macht es nicht elektronisch, sondern schon, wahrscheinlich schon manuell das Drehen. So ist es besser formuliert, würde ich mal sagen. Fans, das heißt sein neuestes Album, erschien auf Die Records, dem Hamburger Label, für sehr, sehr gute, qualitative Musik. Und ja, die Platte kommt nicht ganz ran an seinem vorherigen Werk Glass Aids, aber trotzdem eine Platte, die man mal hören kann, wenn man elektronisches, ruhiges, ambient-haftiges und mit ein bisschen Pop-Appeal auch versetztes mag. Young Rival sind eine Band, die ziemliche Indie-Musik machen mit so einem Touch Oldschool Rock'n'Roll. Hier kommen sie mit I Don't Care, der Track vom Album Stay Young. Young Rival mit ihrem Track I Don't Care. Die Band kommt aus Kanada, aus Toronto, irgendwo da die Ecke auf jeden Fall. Und nicht aus Toronto, aus Hamilton kommen sie, Ontario, aber trotzdem gleich um die Ecke von Toronto. Und Stay Young ist ihr zweites Album, eben dort schon erschienen, im letzten Jahr aber hier gerade eben erst veröffentlicht. Und weil sie so schön klingen, so ein bisschen Strokes lasse ich um Gesang, noch ein Track hinterher. Das ist auch der letzte dann für heute hier in der Sendung. Der Song heißt Black is Good und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.